Seele oder dem Instinktverhalten selektieren. Man beabsichtigte, ein erbhygienisches Register aufzustellen und die Auswahl der zu sterilisierenden entsprechend statistischer Daten zu treffen. Da konnte es doch keinen Widerspruch geben. Diese Daten haben doch nichts mit Rassendiskriminierung zu tun. Jedoch die Rassenfanatiker hatten neue Kriterien gefunden, die ihnen erlaubten, die Höherwertigkeit der blonden Nordländer zu proklamieren. Diesmal kamen die Rassenfanatiker vor allem aus den USA und aus England. Sie gründeten die Northern League, in der sich alle teutonischen Intellektuellen zusammenschlossen. Ralph K. Günther, der zwar seine Professur verloren hatte, aber weiterhin seine Pension bezog, gehörte zu den Gründungsmitgliedern dieser germanischen Gesellschaft. Das Ziel der Nordischen Liga, die Bewahrung der Identität und Werte des Nordens, sodass unsere Nationen auch in Zukunft weiße, blonde und blauäugige Kinder haben können. Zwar blieb die Rassenwissenschaft der Northern League zuerst auf einige Extremisten und rechtsradikale politische Kreise beschränkt, aber sehr bald konnten die nordischen Fanatiker ihre Wiederkehr an den Universitäten feiern. Diesmal standen nicht Ethnologen, Anthropologen und Genetiker an der vordersten Front, sondern die Psychologen. Schon seit dem Ersten Weltkrieg wollte man den Wert der unterschiedlichen sozialen Schichten, vor allem aber der verschiedenen Rassen, an ihren geistigen Fähigkeiten messen. Dafür nutzte man einen Intelligenztest, der von dem französischen Psychiater Alfred Binet entworfen worden war. Schon der Vater der Eugenik, Sir Francis Galton, hatte im 19. Jahrhundert versucht, einen Intelligenztest zu entwickeln, um die ungleiche Begabung der Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten nachzuweisen. Nach den Erfahrungen der Hitlerzeit waren die deutschen Wissenschaftler in ihrer Beurteilung von anderen ethnischen Gruppen etwas vorsichtiger geworden. Ihre Erfahrungen als Schädelmesser, als Psychometriker und Seelenforscher hatten Resultate ergeben, die von ihnen selbst nicht mehr vertreten werden konnten. Man sprach nicht mehr von völkischem Untergang, rassischer Degeneration, biologischer Minderwertigkeit und schlechter Erbmasse. Die neuen Propagandisten des deutschen Volkstums sprechen von der Verteidigung der christlich-abendländischen Kultur. Am 17. Juni 1981 erschien das Heidelberger Manifest, unterschrieben von 15 Professoren, darunter 3 Naturwissenschaftler und 2 Mediziner. Hier ruft man das deutsche Volk auf, sich gegen die Überfremdung zu schützen. Man will die Identität des deutschen Volkes, seine Sprache, Kultur und Religion gegenüber den Einwanderern bewahren, die aus einem anderen Kulturkreis stammen. Die Unterzeichner haben die Gründung eines Schutzbundes für das deutsche Volk angeregt. In einem Aufruf dieser Vereinigung vom 25. November 1981 können wir lesen: Seit Jahren wird nur die Hälfte der zur Erhaltung unseres Volksstandes notwendigen deutschen Kinder geboren. Die Geburtenziffer bei den eingewanderten Familien liegt weit über dem Doppelten unserer eigenen. Das heißt, auf Linien, die sich bei Fortsetzung unseres eigenen Lebensverzichtes in spätestens 2 Geschlechterfolgen überschneiden. Damit müssten die eingeborenen Deutschen zur Minderheit im eigenen Land werden. Mit allen politischen und kulturellen Folgen. Die Biologen Eibel Eibesfeld haben auch schon wieder einen entsprechenden Terminus für das Problem gefunden. Der Kampf der Wiegen. Professor Böhm, bis 43 Leiter des Erbbiologischen Forschungsinstituts in Aldrese, war nicht nur einer der Hauptverantwortlichen für die rassenhygienische Ausbildung der Ärzteschaft, er schrieb auch wesentliche Kommentare zum Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, in denen er in Fachzeitschriften und Heftreihen für die Ärzteschaft praxisnah ausführte, wie das Gesetz umzusetzen und zu interpretieren ist. Böhm ist damit ein wichtiger Verantwortlicher für die NS-Rassenpolitik und Eugenik. Gleichzeitig ist er aber auch ein für seine Zeit sehr moderner wissenschaftlicher Humangenetiker. So lehnt er monogenetische und rein auf genetische Faktoren zielende Erklärungen ab, bezieht das Zellumfeld in die Überlegungen mit ein und sieht die Biologie nur als einen wirksamen Faktor unter anderen. Damit war er bereits 1941 moderner als viele seiner Kollegen, die 40 Jahre später tätig waren in den 70er und 80er Jahren und zu diesem Zeitpunkt noch monogenetische, monokausale Theorien vertraten. Böhm vertritt außerdem in diesem Aufsatz von 1941 einen präventionsmedizinischen Ansatz. Durch sinnvolle Steuerung der unserer Beeinflussung zugänglichen Umweltbedingungen ist es möglich, die Manifestierung günstiger Erbanlagen zu unterstützen, unerwünschter Erbanlagen zu hemmen. Solche Ansätze werden heute in der Public Health Genomic als der aktuelle Stand der Wissenschaft propagiert. Böhm lässt sich außerdem in unterschiedlichen Texten darüber aus, dass gerade die gebildeten Schichten zu wenig Kinder bekämen und sieht die Vergreisung der deutschen Bevölkerung als ein weiteres zentrales Problem. Eine weitere Übereinstimmung mit dem politischen Diskurs des Jahres 2011. Er forderte allerdings nicht nur bezüglich der Kinderzahl, sondern auch bezüglich der Gattinnenwahl erbbiologisches Verantwortungsbewusstsein. Dabei ist ganz klar anzumerken, hätte es damals schon die Möglichkeiten von Präimplantationsdiagnostik und Pränataldiagnostik gegeben, hätte sicher auch er diese Mittel, da politisch besser durchsetzbar und wissenschaftlich berechenbarer, bevorzugt. Hermann Alois Böhm ist also auf der einen Seite ein überzeugter Nazi und Teil der massenmörderischen Maschinerie der NSDAP und gleichzeitig ein Humangenetiker, der Diskurse bedient, die auch heute in ähnlicher Form geäußert werden. Dies ist aus einer wissenschaftskritischen Sicht kein Widerspruch, sondern folgt einer spezifischen wissenschaftlichen Logik. Dies soll im Folgenden dargelegt werden. Grundsätzlich gibt es zwei Analyseansätze, um den Nationalsozialismus zu verstehen, die zusammen gedacht werden müssen. Der erste Analyseansatz bezieht sich auf das Besondere der NS-Herrschaft, auf ihre Einmaligkeit. Der zweite Analyseansatz versucht aber gerade dieses Besondere aus der vorherigen Normalität heraus zu erklären. Die Rassenbiologie war in den 20er Jahren eine in vielen Ländern der Welt akzeptierte Wissenschaft. Sie gehörte zur normalen Wissenschaft, sie war Teil gesellschaftlicher Normalität dieser Zeit. Gleiches gilt für die eugenischen Bestrebungen. Der Nationalsozialismus ist nicht aus dem Nichts entstanden, dies gilt auch für die Wissenschaft der Rassenhygiene im Nationalsozialismus. Die Rassenhygiene war nicht etwas völlig anderes oder Scharlatanerie, sie war vielmehr die Zuspitzung bestimmter, der wissenschaftlichen Anschauung immanenter, menschenverachtender Momente. Der Nationalsozialismus hat auf diese Logiken aufgebaut. Hermann Böhm ist hierfür ein geradezu idealtypisches Beispiel. Sowohl als Propagandist und Ausbilder für Rassenhygiene und Gesetzeskommentator, als auch als Erbgesundheitsrichter war er direkt an den Verbrechen des NS beteiligt. Außerdem ist davon auszugehen, dass er über die meisten Abläufe im Nationalsozialismus aufgrund seiner exzellenten Verbindung zu Führungsfiguren des NS informiert war. Er war bis zum Schluss Anhänger des Nationalsozialismus. Ein wissenschaftlicher Nazi. Trotzdem ist die NS-Ideologie nicht der Kern der Weltanschauung Professor Dr. Hermann Böhms. Den Kern bildet vielmehr ein stringent naturwissenschaftlich orientiertes Weltbild. Dieses Weltbild ist für Böhm Ausgangspunkt auch für die Begründung des Nationalsozialismus. Böhm wurde nach Kriegsende zwar zuerst verhaftet und bis 1948 im Internierungslager Darmstadt inhaftiert und in die Gruppe der Aktivisten und Nutznießer des NS eingestuft. Dann aber wurde seine NS-Täterschaft Stück für Stück aufgrund der Hilfe gegen, zum Beispiel Professor Verschür, die sich für ihn verwandten, und der Fakultät in Gießen verharmlost und seine Einstufung als NS-Täter zurückgenommen. 1956 wurde er in die Gruppe 4 zum Mitläufer umdeklariert. Die Fakultät nutzte dies, um einen Antrag auf Emeritierung und damit auf eine wissenschaftliche Rehabilitation zu stellen. Er wurde letztendlich als ordentlicher Professor für Humangenetik emeritiert und kam damit in den Genuss der vollen Bezüge und aller Rechte eines emeritierten Professors. Das heißt, er wurde wieder ordentliches Mitglied der Fakultät. Böhm war normaler Humangenetiker, Wissenschaftler und ein Nationalsozialist und führender Kopf der biopolitischen Propaganda des Nationalsozialismus. Böhm war ein wissenschaftlicher Nazi und verweist damit auf die menschenverachtenden Elemente, die in dem wissenschaftlichen Denken selbst den Nationalsozialismus und seine Politik befördert haben. Entgegen klassischer NS-Ideologie sah er deshalb zum Beispiel auch in den hohen Geburtenraten der Landbevölkerung im Vergleich zur Stadtbevölkerung ein Problem. Nach dem damaligen Stand der Erbbiologie wanderten überwiegend die flexibleren und intelligenteren Teile der Landbevölkerung in die Städte ab. Zurück blieben die in dieser Wissenschaftssicht biologisch Minderwertigen. Böhm forderte deshalb die Erhöhung der Vermehrungsraten der Intelligenz, ein Topos, der auch heute präsent ist in der Familienpolitik einer Ursula von der Leyen und den Geburtsprämien für Besserverdienende. Das Problem war gerade nicht, dass Professor Böhm die Wissenschaft unter das Kuratell der Politik gestellt hat, sondern umgekehrt, dass er die Politik der Wissenschaft, Biologie, unterstellt hat und dies im Bürgertum insgesamt breite Zustimmung fand. Damit wurden politische Abwägungsprozesse und die Einbindung anderer Logiken und Realitäten sozial, politisch, ethisch der Biologie untergeordnet. In der Familie, beim Professor, war der Hartmut, war der Älteste, dann kam die Gudrun, dann kam die Sigrid, die ist so alt wie ich bin, und dann kam ein Junge, Sigurd, und der war geisteskrank. Der hatte auch ein großes Zimmer und nur Matratzen drin. Alles andere hat er demoliert. Und ein Gitter vor, weil er ein, zweimal schon rausgefallen ist. Und Spielsachen, nur weiche Sachen. Und er ließ auch niemanden an sich heran, außer das Dienstmädchen oder mein Vater. Der konnte sich dann mit ihm frei bewegen und beschäftigen. Den hat er nichts gemacht, sonst hat er gebissen, geschlagen, weil er es nicht wusste. Eines guten Tags war der weg. Da war der spurlos verschwunden. Sie weinte, Frau Dr. Böhm, ja, der Sigurd ist gestorben. Und weit war schon, hatten wir jetzt schon die Wende. Da war der älteste Sohn mal bei mir und der sagt, Siegfried, das ist mein Name. Siegfried sagt, weißt du das nicht? Der wurde weggeholt. Alter Nazi. Ich sage, das weiß ich nicht gut und habe mir nie was davon erzählt. Wir sind im Glauben, er ist so verstorben. Und ist nicht gewesen. Hat man ihn mitgenommen. Altriese heute. Das Dorf Altriese und der Gutspark sind bis heute erhalten geblieben. Die Zweiteilung in das eigentliche Dorf und den abgezäunten Gutspark, also das Gelände der ehemaligen Führerschule, ist immer noch vorhanden und deutlich wahrnehmbar. Die im Nationalsozialismus als Musterdorf Altriese errichteten 22 Fachwerkhäuser sind vollständig erhalten, befinden sich überwiegend im Privatbesitz und sind bewohnt. Ein Schild und eine Metallplakette an einem Findling weisen darauf hin, dass Altriese 1995 den Kreis- und Landeswettbewerb Unser Dorf soll schöner werden gewonnen hat. Die zwischen 1935 und 38 errichteten, mit redgedeckten Fachwerkhäusern stehen geschlossen unter Denkmalschutz. Das unmittelbar an das Dorf angrenzende Gelände der ehemaligen Führerschule sind bis heute klar vom Dorf getrennt. ...2001 wurde der Verein für die Erinnerungs-, Bildungs- und Begegnungsstätte Altriese gegründet, in dem die Gemeinde Altriese, die Kassenärztliche Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern, der Landesverband der jüdischen Gemeinden Mecklenburg-Vorpommern, der Verein Politische Memoriale, der Arbeiterwohlfahrt, Waren und Einzelpersonen vertreten sind. Ziele sind, die NS-Geschichte des Parks öffentlich zu machen, die Bürger zur Auseinandersetzung damit anzuregen und Altriese zu einem Ort der Erinnerung, Bildung und internationaler Begegnung zu machen. Teil der politischen Bildungsarbeit ist seit 2002 die Dauerausstellung Altriese und der gebrochene Eid des Hippokrates über die Geschichte der ehemaligen Reichsärzteführerschule. Nachdem sich Eigentumsansprüche von Hartmannbund und Kassenärztlicher Vereinigung nach dem Ende der DDR nicht durchsetzen ließen, fiel das Gelände und die Gebäude an das Bundesvermögensamt, das es 2005 an Bernhard und Christoph Wallner für eine Gruppe unabhängiger Bürger aus dem ganzen Bundesgebiet verkaufte. Diese sind seit Frühjahr 2006 dabei, auf dem Gelände der ehemaligen Führerschule ein Projekt namens Tollensee Lebenspark zu verwirklichen. Vielfalt von Möglichkeiten. Das Potenzial ist riesig, aber es mag auch wachgeküsst werden. Die erste Möglichkeit, sich hier zu beteiligen, ist das Wohnen. Das ist das, was ursprünglich auch wir immer vorhatten, hier zu sein, zu wirken, zu leben, in einer Natur, mit der Natur zusammen, aber wir brauchen natürlich auch ein Auskommen. Das heißt, wir betreiben hier ein Gewerbe. Der Park selber ist eine Ansammlung von Plätzen der Kraft und verschiedenster Energien. Aussage von Till Schulze-Geißler, Bewohner des Schlosses im Tollensee-Lebenspark. Und weiter, der Geomant Marco Pogantschnik machte mit einer Seminargruppe neben vielen anderen Besonderheiten ein geschlossenes Chakrensystem aus, das sich vom See über den Park bis ins Dorf erstreckt und in einem gesunden Zustand einen Wirkradius von über 200 Kilometern habe. Hinweise gibt es einige darauf, dass an diesem Ort das mythische Retra lag, das zentrale Heiligtum der Slawen. Doch leider erblüht derzeit das energetische System nicht in seiner vollen Kraft. Es muss Manipulationen gegeben haben und Spuren des Missbrauchs sind zu fühlen. Die Mächtigen der Geschichte werden sich nicht ohne Grund hier niedergelassen haben. Dazu ist anzumerken, dass auch die Geomantie im Nationalsozialismus eine von Himmler und Hess geförderte Ideologie war. Passte doch die Behauptung, Menschen und Völker würden durch die Orte, an denen sie leben, langfristig charakterlich geprägt. Passt genau auf die NS-Rassenideologie und die Ideologie von Blut und Boden und diente zur Rechtfertigung der Ausmerzung von artfremder Kultur und Menschen. Und bis heute suchen Nazi-Esoterikerinnen die alten Kraftorte auf. Geomantie-Seminare an einem Ort mit der NS-Vergangenheit der Führerschule der Deutschen Ärzteschaft zeugen von einem fahrlässigen Umgang mit Geschichte. Der Tollensee-Lebenspark ist ein typisches Beispiel postmoderner Aufgriffe, esoterischer Versatzstücke unterschiedlichster Kulturen, Weltanschauungen und Theorien. Um aus diesen Zutaten einen Schein alternativer Lebenssinngebung zusammenzurühren, ohne dabei die neoliberale Gesellschaftsordnung und das Funktionieren der Sinnsuchenden in ihr Real in Frage zu stellen. Dabei wird in unkritischer Weise Bezug genommen, auch auf Versatzstücke, die Nazi-Esoterik popularisiert hat. Retra und die Geomantie sind hier Beispiele. Das zentrale Problem liegt aber nicht in diesem Bezug, als vielmehr in den ideologischen Inhalten insgesamt und ihrer Vermittlung an einem Ort, der aufgrund seiner Geschichte im Nationalsozialismus ein Ort kritischen Nachdenkens sein sollte. Juli 2012. Gestern Abend mit Regenbogen und Sternen am Himmel. 108 Mal Menschen durchs Feuer gegangen für den Kraftplatz Tollensee Lebenspark. Ein heilsames Ritual für den Park und das Projekt. Vielen esoterischen Konzepten ebenso wie aktuellen Broschüren der Krankenkassen liegt die Idee zugrunde, Körper, Lebensweise und Geist, Seele als Zusammenhang zu begreifen und Heilungs-Erziehungsmaßnahmen auf allen Ebenen durchzuführen. Die gesellschaftlichen Verhältnisse werden dabei in der Regel ausgeblendet. Krankheit wird nicht selten als Ausfluss eines sich falsch verhaltenden Subjektes begriffen und zum nicht unbeträchtlichen Teil auf eine schlechte, krankmachende Geisteshaltung bzw. seelische und psychische Probleme zurückgeführt. Von hier ist es nicht weit zu Konzepten, die im Kranken selbst das Problem sehen. In der NS-Medizin wurde dies biologisiert und bis zur Beseitigung, Ermordung der Kranken weitergeführt. Auch der modernen Wellness- und ganzheitlichen Gesundheitsideologie ist die Ausgrenzung der Kranken inhärent. Dies gilt für ein öffentliches Gesundheitssystem, das zunehmend Kranke zum Problem erklärt, statt die Krankheit. Und auch für eine Esoterik, die Krankheit zum selbstverschuldeten Schicksal erklärt, aus dem Frau oder Mann sich nur befreien müsse. Dieses Denken an einem Ort wie Aldrese vorzufinden erschreckt. Dies wäre aber wohl auch bei einer postmodernen Wellnessklinik, die krankenkassennahe medizinische Angebote verkaufen würde, nicht anders als bei den esoterischen Angeboten des Tollensee-Lebensparks. Aldrese ist ein Ort der Täter und deshalb auch eine Idylle. Nichts am Ort oder am Gutsschloss erinnert oder gemahnt an den Horror derjenigen medizinischen Richtung der 20er und 30er Jahre, die die Nazis entschlossen aufgriffen und besetzten. Zwangssterilisierung und Euthanasie als Umsetzung des Programms, eine Ausmerzung lebensunwerten Lebens. Und umgekehrt ein Programm zur rücksichtslosen Anhebung der Gesundheit soldatischer Männer und zeugungsfreudiger Frauen. Weder im Ort noch in den Schulungsgebäuden, die ebenfalls damals errichtet wurden, finden sich direkte Hinweise auf diese Medizin- und Gesundheitspolitik. Es gibt keinerlei Versuchsabteilungen wie in den Konzentrationslagern, in denen Menschenversuche angestellt wurden, kein Krematorium, keine Massengräber oder einen übergroßen Friedhof. Aldrese als Ort der Täter, an dem die Opfer unsichtbar bleiben, aber mitbedacht werden müssen. Um diese schöne Kulisse überhaupt angemessen beurteilen zu können, stellt daher eine klare Aufgabe. Ort und Gelände der ehemaligen Ärzteführerschule können nicht in den Status eines schönen Dorfes und eines problemlosen Schulungs- oder Wellnessstandortes entlassen werden. Die Geschichte der Erinnerung, das kulturelle Gedächtnis der Gesellschaft, sind auf solche historischen Orte angewiesen. Nachdem die Bundeswehr 1990 das zuvor von der NVA genutzte 65 Hektar große Parkgelände mitsamt aller Gebäude aufgegeben hatte, war die Gelegenheit gekommen, diese in ihrer Art einzigartige faschistische Doktrinierungsstätte zu einem in Deutschland immer noch fehlenden Ort der Erinnerung an die Verbrechen der Mörder in Weiß und deren Verantwortung zu machen. Stattdessen kam es zum politischen Entsorgungsskandal. Das Bundesvermögensamt verkaufte 2005 die Immobilie Gutspark Altrese für 2 Millionen Euro an den Tollensee Lebenspark e.V. Neuesten Pressemeldungen zufolge ermittelt die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg gegen mehrere Betreiber des Tollensee-Lebensparks wegen des Verdachts des Betruges, der Untreue und der Insolvenzverschleppung. Auch der Eigentümer des 65 Hektar großen Areals am Tollenseesee sieht sich von den Betreibern des Parks geprellt, wie der bayerische Immobilienmakler sagte, der anonym bleiben möchte. Er fühle sich an Verträge nicht mehr gebunden. Die Vereinbarungen seien nicht eingehalten worden und damit sei der Kaufvertrag nichtig. Er versuche nun, das Grundstück zu verkaufen oder zu verpachten. Die ersten Interessenten seien bereits da gewesen. Ein anonymer Eigentümer und Makler. Ein undurchsichtiges Firmengeflecht aus 12 verschiedenen Firmen, die im Tollenseesee-Lebenspark agieren. Nahezu alle vertreten von demselben Gesellschafter, Geschäftsführer und Generalbevollmächtigten. Angesichts der aktuellen Option, das Gelände zu kaufen oder zu pachten, könnte neu darüber verhandelt werden, wie die ehemalige Reichsärzteführerschule zu dem Ort der Erinnerung und einer kritischen Aufarbeitung der deutschen Medizingeschichte werden kann. Der Verein Erinnerungsbildungs- und Begegnungsstätte Altrese e.V. arbeitet seit 2001 mit verschiedenen Partnern daran. Die Voraussetzungen sind gegeben. Es gibt bundesweit keine zweite Einrichtung dieser Art. Wir werden jetzt versuchen, mit Herrn Dr. Stommer eine telefonische Verbindung herzustellen. Herr Dr. Stommer ist Projektleiter der Erinnerungsbildungs- und Begegnungsstätte Aldresis und Herausgeber des Buches Medizin im Dienste der Rassenideologie, die Führerschule der deutschen Ärzteschaft in Aldresis. Ich hoffe, das wird funktionieren. Also einen kleinen Moment. Hallo? Ja. Oh ja, jetzt kann ich Sie hören. Das ist ja schön, Herr Dr. Stommer. Ich weiß nicht, haben Sie eigentlich die Sendung selbst verfolgen können, FSK? Leider nein. Wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, dort das zu empfangen, hätte ich natürlich die ganze Zeit dabei gehört. So muss ich leider auf die Kenntnis Ihrer bisherigen Sendung verzichten. Okay, das ist ein bisschen schade, weil ich habe eben etwas ausführlicher über die Ziele der Erinnerungsbildungs- und Begegnungsstätte gesprochen, also was sie vorhaben, also und wie, dass es seit 2001 also diesen Verein gibt und dass Sie der Projektleiter sind und Herausgeber eben auch dieses Buches, was ja sehr wichtig ist, über diese deutsche Ärzteschaft an dem Ort zu berichten mit diesen verschiedenen Beiträgen. Und zum Schluss haben wir dann auch noch ein bisschen mitgeteilt, wie die aktuelle Situation ist. Also, dass es doch der Eigentümer plant, eventuell das Gelände wieder verkaufen zu wollen. Und das wäre natürlich eine wunderbare Option, vielleicht auch für den Verein, das doch nochmal wieder neu ins Auge zu fassen, ob man nicht dieses Gelände mit einbeziehen kann als Gedenkstätte. Das wäre natürlich im Hinblick auf die Sicherung der historischen Bausubstanz sicherlich wünschenswert und wir werden sicherlich auch immer mit wachen Augen danach schauen, wie sich die weiteren Geschicke dort entwickeln. Aber wir sind eigentlich auch durchaus sehr realistisch, dass wir nicht unbedingt davon ausgehen können, dass sich diese Option in relativ großer zeitlicher Nähe stellt. Es gibt zwar dort vor Ort Schwierigkeiten innerhalb der Betreibergruppe, aber vorläufig scheint sich an den Eigentumsverhältnissen aus unserer Sicht nichts zu ändern. Obwohl das natürlich jetzt ein großartiger Gedanke wäre, denn ich denke, es ist ja auch nicht unwichtig, wer dann Besitzer wird, also wie die Nutzung sein wird in dem Park, in dem Schloss. Wir werden natürlich schauen, wie sich die gegenwärtigen Turbulenzen und juristischen Auseinandersetzungen dort weiter klären werden und sollte sich dabei herausstellen, dass dort Gruppen oder Betreiber Interesse hätten, auch im Sinne der historischen Aufarbeitung mit uns zusammenzuarbeiten, würden wir das natürlich mit offenen Armen diese Chance ergreifen. Aber im Augenblick sind wir eigentlich sehr darauf konzentriert, unser Projekt dort erst einmal umzusetzen, weil selbst das schon finanziell sehr ambitioniert ist. Ja, das kann man wohl sagen. Ne? Also ich lese, 4 Millionen Euro sind aufzubringen, um dieses Gut, um den Gutshof in den Zustand zu setzen, also wie Sie sich das wünschen, also Unterbringung, Ausbildung, Ausstellungsräumlichkeiten und so weiter. Ich meine, angesichts dessen, dass der Kaufpreis 2 Millionen für den Park und das Schloss war, überlegt man sich natürlich, warum Sie das dann nicht selbst damals übernommen haben. Zu dem Zeitpunkt, als der Verkauf anstand, war der Verein noch in einer organisatorischen Situation, dass jegliche größeren Summen völlig utopisch gewesen wären. Wir haben jetzt starke Partner an unserer Seite aus der Ärzteschaft. Wir haben die politische Unterstützung des Landes gefunden. Wir haben also auch wichtige Signale aus dem Bund erhalten, dass man an der langfristigen Fortentwicklung dieser Gedenkstätte in Altrehese großes Interesse hat. Und jetzt kommen so langsam die Bausteinchen zusammen, und dass wir ein Baudenkmal, was ja auch zu der Gruppe des Gesamtobjektes, das ja auch nicht nur aus Park besteht, sondern eben auch aus Dorf und Gutshaus besteht, dass wir das sichern und sanieren und für diese Zwecke ausbauen. Da ist es manchmal verführerisch, auf diese Zahl 2 Millionen Kaufpreis Park zu gucken, aber die Sanierungs- und Betreiberkosten, die in diesem Gelände entstehen, die sind erheblich höher und würden auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt die politischen und finanziellen Möglichkeiten, die dem Verein gegeben sind, bei weitem überschreiten. Ja, Sie sind angewiesen auf Sponsoren, also um das überhaupt zusammenzubringen. Ne? So, das ist, kann ich mir schon vorstellen. Und ich denke, Voraussetzung ist ja auch, dass Sie die Anerkennung als förderwürdiges Gedenkort bekommen, was, glaube ich, auch noch nicht ganz durchgekommen ist oder bewilligt wurde. Wir haben über das Land Mecklenburg-Vorpommern im letzten Herbst einen Antrag auf Förderung aus Mitteln der Bundesgedenkstättenförderung gestellt, um das Sanierungsprojekt Gutshaus und den Ausbau der Ausstellung und der Bildungsstätte umzusetzen. Dieser Antrag ist leider nur teilweise erfolgreich gewesen, teilweise insofern, als wir die Förderwürdigkeit bestätigt bekommen haben, dass aber das Expertengremium an einigen inhaltlichen und konzeptionellen und organisatorischen Dingen der Trägerschaft und des Konzeptes Verbesserungswünsche gestellt hat. Und wir sind aufgefordert worden, im Herbst einen erneuten Antrag zu stellen und hoffen natürlich, dass wir dann die entsprechenden Bundesmittel bekommen werden. Unabhängig davon sind wir im Augenblick mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern in Gesprächen, ein Teilprojekt zu verwirklichen mit anderen Fördermitteln und mit reinen Landesmitteln, und zwar den Ausbau eines weiteren Gebäudes des zur ehemaligen Limnologischen Institutes, das sich in der Nähe des Parkes befindet. Das wollen wir im nächsten Jahr auch schon zu einer Bildungsstätte mit Ausstellung und Unterkunftsmöglichkeiten ausbauen und hoffen dann, dass wir also unabhängig von der Förderzusage aus Bundesmitteln im nächsten Jahr schon mit Landesmitteln erheblich weiterkommen werden im Hinblick auf unser Projekt. Jetzt ist es aber doch so, dass in diesem Limnologischen Institut auch gerade eine Ausstellung von Ihnen gezeigt wird. So ist es. Und gleichzeitig gibt es allerdings auch noch eine Ausstellung in einer ehemaligen NVA-Baracke, der Wert des Menschen. Mhm. Also was mich auch etwas gewundert hat, würden Sie diese beiden Ausstellungen dann zusammen verknüpfen? Denn wieso konnte eigentlich der Tollensee Lebenspark also diese Ausstellung eigentlich mit übernehmen? Das kann ich Ihnen im Detail nicht sagen. Also die Initiatoren dieser Ausstellung, die, wenn ich mich richtig jetzt informiert bin, aus der Ärzteschaft in den 90er Jahren einen ersten Versuch unternommen hatten, gerade die Geschichte der Medizin und der Verantwortung der Ärzteschaft dort im Rahmen einer Ausstellung zu präsentieren. Diese Initiatoren haben irgendwann mal durch uns nicht bekannte Kontakte diese Verbindung zu dem Tollensee Lebenspark gefunden und haben die Ausstellung nach dorthin weitergegeben. Diese Ausstellung, obwohl sie einige Jahre schon alt ist, hat nach wie vor wichtige Aussagen getroffen, die nach wie vor Gültigkeit haben. Sie nehmen aber keinerlei Bezug auf das, was tatsächlich in Alt-Rehse stattgefunden hat. Insofern ist das ein allgemeiner Aspekt zur Medizingeschichte, aber die Verbindung, was jetzt nun Alt-Rehse zu den Ereignissen, zu den Verbrechen im Rahmen der Medizin im Nationalsozialismus beigetragen hat, das wird im Rahmen dieser Ausstellung überhaupt nicht deutlich. Ja, aber es wäre natürlich schön, vielleicht da einen Zusammenhang zu bringen. Also, denn man muss ja überlegen, der Ort der Täter, daraus ist das ja, hat sich das ja herauskristallisiert. Also man könnte ja die Charité so alle möglichen Dinge eigentlich noch mit einbringen in ihre Forschung. Also für die Zukunft. Wir werden da sicherlich versuchen, diese Verknüpfung darzustellen. Und sollte sich im Bereich des Lebensparks und des Betriebes dort die Möglichkeit ergeben, dort irgendwelche Verknüpfungen zu dieser anderen Ausstellung herzustellen, dann werden wir auch das überlegen und erwägen. Im Augenblick stellt sich diese Frage nicht, weil die bisherigen Betreiber unsere Gesprächsangebote diesbezüglich nicht ernsthaft wahrgenommen haben. Ja, das ist natürlich sehr schade, ne? Und ich denke, es wäre sehr gut, wenn Sie vielleicht selbst als Verein Mitspracherecht hätten, ne? Für die Zukunft, also wenn sich da irgendwas verändern sollte mit den Besitzverhältnissen. Aber Heiner Metzger möchte Sie hier auch noch etwas fragen. Ja, also gerne. Ich gebe das hier mal ab. Ja, nur eine kurze Zwischenfrage, und zwar auch über die, ja, sozusagen die finanzielle Grundierung Ihrer Projekte. Gibt es denn noch nach wie vor Gespräche mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung oder der Kassenärztlichen Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern, die ja damals, als das Gelände der Führerschule in ihren Besitz kam, sich dann nach einem Hin und Her, soweit ich informiert bin, dafür entschieden haben, das dann doch abzugeben an die Bundesvermögensverwaltung. Und das wäre ja vielleicht auch also praktisch die Diskussion da fortzusetzen, die es damals gab, oder wieder aufzugreifen. Also die Haltung der Ärzteschaft, insbesondere der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der Bundesärztekammer und der Kassenärztlichen Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern und auch der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern zum gegenwärtigen Zeitpunkt unterscheidet sich sehr stark von derjenigen noch in den 90er Jahren. Da hat ein großer Umdenkungsprozess stattgefunden. Ich glaube, man würde heute sicherlich mit dem Gelände anders verfahren als damals. Wir haben mit diesen Institutionen sehr viele Gespräche geführt. Wir werden auch durch diese Institution in unserer augenblicklichen Arbeit nicht unmaßgeblich und finanziell unterstützt. Inzwischen ist die Bundesärztekammer und die Kassenärztliche Bundesvereinigung auch Fördermitglied im Verein. Und im Augenblick befindet sich eine Stiftung der Deutschen Ärzteschaft in Gründung, dessen Gründungsmitglieder die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Bundesärztekammer, der Deutsche Ärzteverlag und die Deutsche Ärzte- und Apothekerbank sind. Und diese Stiftung der Deutschen Ärzteschaft soll den Verein und das Projekt Altrese in den nächsten Jahren finanziell unterstützen. Das sind ja gute Nachrichten. Ja, ich denke, Dr. Skoble zum Beispiel von Bizion, meine ich, hatte auch mal sich in dem Sinne geäußert, das kaufen zu wollen, also sich in der Art und Weise auch irgendwie mit einzubringen. Wie ist es eigentlich zu dieser Verbindung gekommen? Ja, zu dem Zeitpunkt, als die ersten Gespräche geführt wurden zwischen dem damaligen Leiter der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Herrn Dr. Richter Reichheim und Herrn Dr. Skoblo, über die Möglichkeiten des Parkgeländes, da bin ich nicht ausreichend informiert, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht in Altrese war. Aber inzwischen sind diese beiden Personen ganz eng mit der Arbeit unseres Vereines verbunden. Herr Dr. Richter Reichheim als Vorsitzender des Vorstandes von EBB und Herr Dr. Skoblo als unser Partner im Rahmen einer von Bezion und EBB gemeinsam gegründeten GmbH, Träger GmbH, der Gutshaus Altrese GmbH, die das organisatorische Rückgrat für unser Projekt Lern- und Gedenkort Altrese bildet. Und ohne die sehr nachhaltige Unterstützung von Herrn Dr. Richter Reichheim und auch ohne das große Engagement von Herrn Dr. Skoblo wären wir jetzt im Augenblick nicht an dem Punkt, den ich Ihnen eben beschrieben und geschildert habe. Naja, das hört sich ja ganz gut an. Im Auge des Orkans, hat Herr Dr. Skoblo, glaube ich, mal gesagt. Und dann können wir nur hoffen, dass sich das alles so in dem Sinne weiterentwickelt. Ja, ich glaube, ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, dass Sie die Zeit gefunden haben und schicke Ihnen auch noch eine Dokumentation, also auch über die ganze Sendung, dass Sie wissen, woran Sie sich hier beteiligt haben heute. Das wäre sehr nett und ich grüße nach Hamburg. Ja, vielen Dank, ja. Ja, bitte. Auf Wiedersehen. Ja. Tschüss. Ja, wir hören die Musik Menetekel von Leni Alexander, eine Komponistin, die 24 in Breslau geboren und in ihrer Jugend in Hamburg verbracht hat, dann fliehen musste im Anfang 39 nach Chile und dort das Komponieren begann und dann mehrere Male in Europa war, um sich über die aktuelle und neue Musik auszutauschen mit ihren Kolleginnen und Kollegen. Die Sendung Wasche meine Hände, Teil 2, Altrese 1935, ein Trainingslager für ärztliche Mörder, geht jetzt in wenigen Minuten zu Ende. Und gleich geht es weiter mit Heavy Dub Radio. Ich möchte nur mal kurz ein paar Hinweise auf Quellen oder Recherchemöglichkeiten geben. Auf der Webseite www.hierunda, zusammengeschrieben, hierunda mit einem r.de. Oben ist der Eintrag zu der Radiosendung und dann öffnet sich, wenn man da hinklickt, öffnet sich ein Fenster, wo dann auch die ganzen Quellenangaben mit Linkverweisen drauf zu finden sind, die wir verwendet haben in der heutigen Sendung. Die Sendung haben vorproduziert und moderiert Judith Hamann und Heiner Metzger und wir verabschieden uns jetzt vom Senden und wünschen angenehmes weiteres Hören bei FSK 93,0 101,4 im Kabel. Tschüss.